weißt doch selbst nicht, wie mir geschah. Als wir uns heute trafen, beim ersten Blick schon, da war mir klar, dir will ich alles geben, was man an Liebe nur geben kann. Dir will ich alles geben, für heute und immer ein Leben lang. Nur leis gelächelt, so etwas hört man nicht jeden Tag. Doch diese schönen Worte, wie vielen hast du sie schon gesagt? Dir will ich alles geben, was man an Liebe nur geben kann. Zeit hast du mir vertraut. Es hat ja lang gedauert, doch irgendwann hast du mir geglaubt. Dir will ich alles geben, was man an Liebe nur geben kann. Dir will ich alles geben, für heute.